Am 10. April rückten die Familie von Chinesen Zhang Weihua, der mit dem anti-japanischen Kampf in enger Verbindung stand, die Familien der Chinesen Zhu Wei, Tochter von Zhu Baozhong, der auch mit dem anti-japanischen Kampf in enger Beziehung stand, die Delegationen des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner, des Einheitsverbandes der Koreaner im Fernost in Russland und des Einheitsverbandes der Koreaner in der Region Kamtschatka von Russland und eine Delegation der Koreaner in der russischen Stadt Ussuriskan den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.